Der Sprecher des Außenministeriums der DEVRK nahm am 7. September eine Stellung mit folgendem Inhalt. Am 8. September vor 71 Jahren haben die US-Truppen den südlichen Teil Koreas militärisch besetzt. Diese 71 Jahre stellen eine Geschichte von Fortsetzung des Krieges, der Auseinandersetzung und der Zuspitzung der Lage auf der koreanischen Halbinsel dar. Die Amis in Südkorea bedeuten krebsartiges Wesen, das den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region bedroht und die Gefahr des thermonuklearen Krieges herbeiführt. Die USA, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter Vorwand der Entwaffnung der japanischen Imperialisten Südkorea besetzten, spalteten mit der aggressiven Ambition auf Asien und Weltherrschaft Korea und seine Nation und richteten den Koreanern die Katastrophe des Krieges an. Nach dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens führten die USA in den vergangenen ca. 60 Jahren Atomwaffen und umfangreiche Aggressionsstreitkräfte in Südkorea und dessen Umgebung ein und hielten verschiedene Kriegsübungen gegen die DEVRK ab, wodurch sie die Lage der koreanischen Halbinsel und der Region ständig verschärften. Die US-Truppen in Südkorea verwandelten sich in strategische mobile Streitkräfte, die unter Deckmantel der strategischen Flexibilität in andere Konflikte der Region eingreifen können und machen ihren aggressiven Charakter deutlicher. Nun richten sie sich darauf, das Raketenabwehrsystem THAAD, das sogar die Nachbarländer ins Operationsfeld einschließt, ihren Truppen in Südkorea zur Verfügung zu stellen. Ohne den baldigen Abzug der Amis aus Südkorea sind sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in Nordostasien die Erhaltung des soliden Friedens und der Sicherheit sicher nicht zu erwarten. Die USA sollten die strategischen Stellung der DEVRK in der vorderen Reihe der Atommächte und den Trend der Zeit richtig einsehen und ihre anachronistische DEVRK-feindliche Politik zurücknehmen, das Waffenstillstandsabkommen durch ein Friedensabkommen ersetzen und ihre Aggressionstruppen und Kriegsrüstungen aus Südkorea sofort zurückziehen.